die Liebe ist. Wenn ich sie so vergliche, ein Taubenschwanz am blauen Himmelszelt. Die Liebe ist, das scheint das Wesentliche, ein schöner Traum, der nie vom Himmel fällt. Die Sterne haften nur aus Liebe an den Nächten, und auch die Königinnen duften unter Mond, und selbst die Blumen kriechen aus den Schächten, wenn Liebe in der Menschenseele wohnt. Das alles klingt zu sehr nach sehnsuchtsvollem Danebensehen, darüber wegzuschauen. Man sagt, man habe wahr nicht haben wollen und will dem Glauben eine Brücke bauen. Und aus dem Traum will keiner mehr erwachen. Bist du geboren in eine Welt aus Schaum? So lauschst du sehnsuchtsvoll den flachen Liedern, die von Liebe singen, und doch kaum die Küsse selbst von hier zur Liebsten tragen, die schluchzt auf ihrer harten Büßerbank. Verflucht seist du ab heute an allen Tagen. Die Liebe scheint, sie macht uns krank. Sieh her die Tauben, die am Himmel fliegen, zu Tausenden, als führte sie ein Geist. Die Liebe ist's, am Ende wird sie siegen. Das ist im Grunde nur, was du vom Leben weißt. Du hoffst und ahnst, was auch geschehen würde. Sie trägt dich mit den anderen Leibern weit. Sie hebt dich fort, sie senkt dir jede Hürde. Und Sehnsucht ist sie, Wahn und Zärtlichkeit. Wahn und Zärtlichkeit. Du hoffst und ahnst, was auch geschehen würde. Die Liebe ist, sie wenn trägt sie so dich vergliche, mit den anderen Leibern weit am blauen Himmelszelt. Sie senkt die Liebe jede ist, Hürde, das scheint das Wesen sich ist. Sie ein schöner Traum, der nie vom Himmel fällt. Die Liebe ist sehr, wenn ich sie so vergliche. Ein Taubenschwanz und Angst am blauen Himmelszelt geschehen würde. Die Liebe ist, sie das trägt scheint das Wesen den anderen Leibern ein weit. Traum, der nie vom Himmel fällt, senkt mir jede Hürde. Und sehen sie, Liebe ist sie, wenn ich sie so vergliche, und Zärtlichkeit. Ein Taubenschwanz am blauen Himmelszelt. Die Liebe zärtlich, das scheint das Wesentliche. Du hast ein schöner Traum, was auch geschehen würde. Sie trägt dich mit den anderen Leibern weit. Wenn ich sie so vergliche, sie hebt dich fort. Ein Taubenschwanz senkt dir jede Hürde. Am blauen Himmelszelt Sehnsucht ist sie. Die Liebe ist was scheint das Wesentliche. Ein schöner Traum, der nie vom Himmel fällt.